drei Tabu. Saß mit meinem Mate und überlegten, dass das so nicht weitergeht. Unser Häuptling Rollo, Rote Locke genannt, war wütend sein Becher Met an die Wand. Der Sauland hier ist mir zu ruhig, hier ziehen wir bloß noch Frauen durch. Passt auf, wir schmieren uns paar Brote und torkeln in die Boote. Dann sind wir auf See und singen das Lied von die Wikingers. Schlacht und wir saufen den Milch, bis keiner mehr steht. Unser Häuptling heißt Rote Locke. Wir verbrauchen viel Frauen und tun Leute beklauen und hauen uns reichlich auf die Glocke. Wir verbrauchen viel Frauen und tun Leute beklauen und hauen uns reichlich auf die Glocke. Voller Voraus, Leute, Rollos Bruder, die Klamin-Jung, wo sind ihr die Ruder? Mensch, war die Stimmung stark, uns zitterten die Beine, kein Wunder, mein Rollo, wir sind noch an der Leine. Hey, einmal, das Boot fing an zu beben, Heinrich der Starke muss sich wieder übergeben. Dann sind wir auf See und singen das Lied von die Wikingers. Schlacht und wir saufen den Mate, bis keiner mehr steht. Unser Häuptling heißt Rote Locke. Wir verbrauchen viel Frauen und tun Leute beklauen und hauen uns reichlich auf die Glocke. Wir verbrauchen viel Frauen und tun Leute beklauen und hauen uns reichlich auf die Glocke. Helgoland taten wir uns im Kreise drehen. Es taten nämlich wilde Winde wehen. Aus Heiderbu flach über den Bogen kam uns eine Brieftaube zugeflogen. Die Nachricht war ein Glück auf Stand. Die Winde haben sich abgewandt. Vor England schien wir wie besessen. Onring, wir haben den Weg vergessen. Dann sind wir auf See und singen das Lied von die Wikingers. Schlacht und wir saufen den Milch, bis keiner